Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir darüber gesprochen, wie man in der Apotheke Medikamente erhält. Wiederholen wir doch kurz ein paar Sätze daraus. Okay. Los geht's. 最近我牙疼。Ich habe in letzter Zeit Zahnschmerzen. 最近我牙疼。 最近 in letzter Zeit. 最近 我牙疼 Ich habe Zahnschmerzen 我牙疼 最近我牙疼 最近我牙疼 Ich habe in letzter Zeit Zahnschmerzen 应该吃什么药呢 Welches Medikament soll ich nehmen? 应该吃什么药呢 Ingai heißt müssen oder sollen. Ingai. 你试试这种药。Versuchen Sie einmal dieses Medikament. 你试试这种药。 试试。Versuchen. 试试。 这种药。Diese Art von Medikament. 这种药。 这种药效果不错。 这种药效果不错。 效果不错 ,wirkt gut. 效果不错。 Hören wir uns noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 最近我牙疼。 什么时候开始的？ 前天。应该吃什么药呢？ 你试试这种药。 行。 这种药效果不错。 知道了。有副作用吗？ 没什么副作用。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 快叫救护车。他流了很多血。没有生命危险吧？最好住院观察几天。 Es besteht immer die Gefahr eines Unfalls, beispielsweise im Straßenverkehr. Das stimmt. Wenn also jemand einen Unfall hat, wie sage ich dann auf Chinesisch? Schnell, ruf deinen Krankenwagen. Du kannst sagen, 快叫救护车。 快叫救护车。 快 heißt schnell. 快。 叫 bedeutet rufen. 叫。 救护 heißt Rettung. 救护 Und 车 heißt Wagen. 车 救护车 heißt also Krankenwagen. 救护车 快叫救护车 快叫救护车 Schnell rufen den Krankenwagen. 有人受伤了 快叫救护车 快 heißt schnell. 快 叫 bedeutet rufen. 叫 救护车 heißt Krankenwagen. 救护车 快叫救护车 Schnell ruft ein Krankenwagen. 快叫救护车 Ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, dass Ausrufersätze im Chinesischen verwendet werden, um Lob, Überraschung, Ärger oder andere starke Gefühle auszudrücken. Dabei steht am Satzende einer Partikel, diese kann aber auch weggelassen werden. So kann man zum Beispiel 快叫救护车啊 sagen, also mit Partikel, aber auch 快叫救护车。 快叫救护车。 有人受伤了。 快叫救护车。 Und was heißt, er blutet sehr stark auf Chinesisch? 他流了很多血。 他流了很多血。 他 air 他 流 fließen 流 le ist hier eine Partikel. Es wird nach einem Verb verwendet, um den Abschluss eines Vorgangs anzuzeigen. le 很多 sehr viel oder sehr stark. 很多 血 blut. 血 他流了很多血。 他流了很多血。blutet sehr stark. 他流了很多血。 快叫救护车。 Wie fragt man danach, ob die Verletzung schlimm ist? Zum Beispiel so, 没有生命危险吧。 没有生命危险吧。 没有 nicht haben. 没有。 生命 leben. 生命。 危险 gefährlich. 危险。 Ba and a particle. 吧。 没有生命危险吧。 没有生命危险吧。Ist es lebensgefährlich? 没有生命危险吧。 不要紧，最好住院观察几天。 Der Arzt meinte, er solle besser ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ich verstehe, wahrscheinlich sagt er, 最好住院观察几天。 最好住院观察几天。 最好 besser, es wäre besser. Wir haben die Verwendung von 最 bereits in einer der vorangegangenen Lektionen erklärt. 最好 住院 im Krankenhaus bleiben. 住院 观察 beobachten. 观察 几天Einige Tage. 几天。 最好住院观察几天。 最好住院观察几天。Er bleibt besser einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus. 没有生命危险吧？ 不要紧，最好住院观察几天。 Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 有人受伤了， 快叫救护车。他流了很多血， 快叫救护车。没有生命危险吧？ 不要紧，最好住院观察几天。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Einige behaupten, die traditionelle chinesische Medizin TCM wirke nur langsam.In Wahrheit jedoch verfügt die TCM über effektive Ersthilfemaßnahmen. Schon in den bekannten überlieferten Lehrbüchern der TCM wird die Anwendung der chinesischen Medizin als Ersthilfe erklärt. Die TCM beinhaltet verschiedene Behandlungsmethoden, Akupunktur, Gua Sha, Knochenkorrektur und Massage beispielsweise. Moderne Anwendungsmöglichkeiten der TCM beinhalten auch Sprays und Tabletten.Das sind Tabletten, die Patienten nach einem schweren Herzanfall verabreicht werden, sowie das Druckausüben auf den Bereich zwischen Nase und Oberlippe im Falle einer drohenden Ohnmacht sind sowohl sehr bekannte als auch sehr wirksame Behandlungsmethoden. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, schnell, ruf einen Krankenwagen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an grr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。